Abschnitt 4 aus Androgyne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Er erschrak über diese Träume. Er konnte sich nicht wiedererkennen. Die Verkoppelungen und Zusammenhänge in seiner Seele haben sich losgelöst. Die Verbindungsfäden rissen. Nichts ging ihn jetzt mehr an. Er lebte nur in seinen kranken Träumen. Und in den Händen zerknitterte er das Band, mit dem der längst verwelkte Strauß umbunden war. Es schien ihm, als ob dieses Band etwas von ihrem Wesen eingesaugt hätte. Er fühlte, dass es lebt. Wenn er es streichelte, war es, als glitte seine Hand ihren Sammetkörper entlang. Küsste er es, sog er den Duft ihrer seidenen Haare, und wand er es sich um seine Brust, empfand er es, als hätten sich ihre Glieder um seinen Körper gewunden. Immer mächtiger schwoll in ihm die Sehnsucht und der Schmerz an. Er quälte sich in ohnmächtigem Ringen. Die, die ihm den Strauß geschenkt, wurde zu einem Vampir, der ihm alles Blut aus den Adern zog. Und wieder irrte er auf leeren Straßen und Plätzen. Und wenn die Dämmerung kam, schlich er sich in dunkle Kirchen hinein, denn einmal kam es ihm vor, als hätte sich eine weiche, liebende, verlangende Hand mit sehnsüchtiger Inbrunst in die seine geschoben. Er irrte zwischen den Frühlingsbäumen im Park, denn einmal hörte er Schritte hinter sich, ihre Schritte, wie das Schlagen unruhiger, flugbereiter Flügel. Stundenlang stand er in dem Fenster und bohrte sich spähend in die Finsternis. Denn einmal schien es ihm, als sähe er ein Augenpaar, ihre Augen, die mit heißer Sehnsucht die seinigen suchten. Bis endlich, schwer sank die Dämmerung herab. Zwischen dem dunklen Geäst der Bäume blutete hier und dort das unruhige Flackern des Gaslichts der Laternen. Auf und nieder wogte die Unruhe der Stadt, und ein schwüles, unendlich trauriges Brüten breitete sich über den finsteren Dächern der Bäume. Plötzlich erblickte er sie da, wo sich zwei Alleen kreuzten. Er wusste, dass sie es ist. Dieselben Augen, die sie ihm an jenem Abend in die Seele eingebrannt hatte. Dasselbe Gesicht, denn nur ein solches Gesicht erstrahlt in dem Glanz, der um diese Augen sich goss. Er zuckte auf, blieb stehen, und sie rührte sich nicht vom Platz, erschrocken und verwirrt. Ihre Blicke fingen sich auf und schwiegen. Er wollte etwas sagen, aber kein Wort würde er jetzt herauspressen können. Er zitterte am ganzen Leib, und sie zitterte. Plötzlich ließ sie die Augen sinken. Noch einen Augenblick blieb sie stehen und ging wankend an ihm vorüber. Er erwachte, ging hinter ihr leise und vorsichtig. Er schlich die Bäume entlang. Ab und zu verbarg er sich hinter breiten Stämmen, denn er fürchtete, sie könnte sich furchtsam umdrehen und aufhorchen, ob er sie nicht verfolgt. Er sah, wie ihr Schatten sich bei jeder Laterne verlängerte, dann wieder kürzer wurde und ganz verschwand. Ach, nur ihren Schatten von der Erde losreißen zu können, dachte er. Ihren Schatten, ihren Schatten! Plötzlich richtete er sich auf mit jähem Entschluss. Sie erreichen, sie an die Hände fassen, ihr in die Augen sehen, lange, durchdringlich, bis tief auf den Grund. Ihre Hände in den seinen zerknittern und sie fragen, nur das eine, du hast mir den Strauß geschenkt? Aber plötzlich bog sie um und verschwand, bevor er es vermochte, seinen Entschluss auszuführen. Er starrte lange in das dunkle Haustor hinein. Einen Augenblick schien es ihm, als ob sie in dem dunklen Flur stehen bliebe, sich an die Wand anlehnte, dass sie auf ihn wartet und ihn mit ihren Augen ruft. Das Weiß ihrer Hände leuchtete auf, die Seide ihres Kleides rauschte, aber nein, er irrte sich. Und er wollte todmüde nach Hause umkehren. Eine schwere, unsagbar stille Trauer breitete sich über seinem Hirn, ergoss sich im Herzen, sog sich ein in das feinste Geäst seiner Nerven. Nie hat er noch diese Traurigkeit so quälend empfunden. Das Wunder war vollbracht. Er liebt sie. Und erschreckt fragte er sich, das also ist die Liebe? Er setzte sich auf eine Bank nieder und grübelte. und jäh schoss vor den Augen seiner Seele ein heißer Strom von Frauengestalten, Frauen, die er kannte, die er an sich presste und in wilder Blutfanfare eins mit ihnen wurde, die da unergründlich, geheimnisvoll, mit dem schillernden Glanz schwerer Seide, kauernd, sprungbereit wie eine Pantherkatze, jene mit den süßen Taubenaugen und unflätigem Herzen, sanft wie eine Gazelle und gierig wie ein Raubtier. Oder jene, deren Leib so kühl war wie der einer Schlange oder die Blätter der Wasserrose, die wieder schlank und herrlich ihrer eigenen Pracht trunken. Oder jene mit den Formen eines göttlichen Epheben, einer biegsamen Damaszenerklinge vergleichbar. Sie alle hat er besessen, aber keine geliebt. Er verließ sie ohne zu trauern und trauerte nicht, wenn er verlassen wurde. Und wenn er seinen Lebensweg zurückblickte, sah er keine gebrochene Blume am Rand. Kein gebrochener und verwelkter Ast sagt ihm, hier hat ein Sturm gehaust. Dies also jetzt ist die Liebe, flüsterte er, die Stunde des Wunders ist gekommen. Jäh warf er aus seinem Gehirn die lüsternen Bilder brünstiger Hetären und unschuldiger Täubchen. Gehässig sah er nach den verschwindenden, nackten Leibern, dem Chaos lustschreiender Arme und Beine, den ersterbenden, zuckenden Orgien trunkener Sinne, und mit kindlicher Andacht flüsterte er leise vor sich hin. Die Stunde des Wunders ist gekommen, die Stunde des Wunders. Und er grübelte, endlos. Ja, er liebte sie. Liebte sie, wie er einst den Lichtstrom geliebt, der sich in der Nacht über das Meer ergoss. Er sah deutlich den riesenhaften, granitenen Leuchtturm, den er lange bewohnt hat, hoch oben auf der höchsten Felsspitze eines Vorgebirges. Und er entsann sich deutlich an die seltsamen Formen des Felsens, als ob eine himmelstürmende Woge plötzlich versteinerte, in dem Augenblick, als ihr spritzender, schaumgepeitschter Rücken bersten sollte, um sich in ein abgründiges Wassertal zu stürzen. Und auf dem zerzausten, zerrissenen Kamm der versteinerten Höllenhengstmähne schoss hoch empor der granitene Turm. Stundenlang saß er da oben an dem Herd des elektrischen Lichtes, sah durch die riesengroßen Glasprismen der Laterne auf das ewig neue Lichtwunder da unten auf dem Meer. Er sah den Lichtstrom wie einen Keil, der sich über die Ränder goss in der weltenverlorenen, stillen, dunklen Öde der Wasserflut in den Mondglanznächten. Eine lichttrunkene Hand legte sich mit weichem Glanz auf den Schoß der Geliebten, zerfloss auf ihm, glitt auf und ab, wie verlangende, schweigende Lippen auf der zitternden Brust des geliebten Mädchens irren. Ganze Nächte sah er dieser unendlich weichen, zitternden Liebkosung zu. Dieses Gleiten und Irren dieser lichtdurchsättigten, traumbefangenen Hand. Und wieder sah er, wie das Licht in die gerunzelte Flut goldene Fäden einwebte. Wie weit das Auge reicht, nichts als das goldene Spinngewebe feinster Spitzen in unermesslichem Reichtum und Pracht. Das goldene Netz weitete sich und weitete in immer größeren Kreisen und immer neue und reichere Fäden verstrickten, verknäuelten die Ringe, verfädelten sie zu immer kunstvolleren Maschen. Und es war, als ob der Leuchtturm lebendig würde, einer menschenbeherrschenden Göttin, welche die Schleppe von goldenen Spitzen ihres hochzeitlichen Brautkleides über das Meer gebreitet hätte. Dann sah er das Licht des Leuchtturmes, wie es sich in verzweifelten Mühen in das dunkle Nebelgewölk hineinfraß. Immer neue, immer schwerere Nebelmassen fielen auf das Meer nieder. Immer dunkler fingen sich an zu verdichten, bis sie zu einer schwarzen, undurchdringlichen Mauer wurden. Diese Feste stürmte das Licht. Mit mächtigen Keilen warf es sich in das schwarze Mauerwerk, suchte es mit Riesenkrallen zu zerreißen, mit neuen und mächtigeren Strömen zu durchbrechen, vom Meeresgrund zu lösen, aber vergeblich. Aber am tiefsten liebte er das Licht, wenn es in wilden Sprüngen auf dem Meer raste und einen wahnsinnigen Veitstanz auf den schäumenden Wellenkämmen aufführte. Wenn die Fundamente des Leuchtturms krachten, als wären sie von einem Erdbeben erschüttert, wenn der rasende Orkan ungeheure Wassermassen gegen die Prismen der Laterne warf. Dann weinte er vor unermesslicher Liebe für das Licht. So, ach, so war das Licht, das ihre Augen in seine Seele ihm hineingeschienen haben. Weich und kosend wie die weiße leuchtende Hand, die der Schoß des Meeres streichelte, verlangend mit der Lust schweigender Lippen, die auf der keuschen Mädchenbrust irren, zitternd und spielend in dem goldenen Spitzengewebe, dem hochzeitlichen Kleide, das sich über das Meer breitete, stürmisch und verzweifelt in dem ohnmächtigen Ringen mit dem schwarzen Nebelwolken, schmerzverkrampft in dem Kampf des Lichtdrachen mit dem Loki des Meeres. Und im selben Nu, in der Stunde des großen Wunders, formte sich ihm die ganze Welt um. Alle Formen und Gestalten kleideten sich in die schlanke, biegsame Linienpracht ihres Körpers. Die ganze Sinnflut von Farben, der ganze Lichtozean des Alls ergoss sich in einem dunklen, heißen Glanz, der um ihre Augen kreiste. Aus dem unermesslichen Chaos von Tönen, Bewegungen, Harmonien von Flüssigen und Festen blühte auf ein wundersames Lied. Ein Lied, das sie war. Sie, die Einzige. Dazu hat ihn die Erde geboren, dazu ihre Gestalt in seine Seele eingezeichnet, damit sich ihre eigenen Linien in der verkörpern, die er suchte, sich in sie ergießen, wie eine seit Ewigkeit vorbereitete Form. Dazu ergoss sich in seine Augen das Wunder der Mondnächte über den öden Brachfeldern und der Lichtschmerz über dem Meer und der jauchzende, zitternde Sonnenglanz über den mittaglichen Heimatdächern. Dazu brannten sich in ihn hinein die Farben sonnenverbrannter Steppen und giftiger Sumpfblumen, damit nur ihr Augenlicht bis auf den Grund seiner Seele sich bohren und dort sein Innerstes und Heiligstes aufwecken, damit der Glanz ihrer Haare sich schmeichelnd um seine Nerven legen und der Ton ihres Körpers ungeahnte, nie gekannte Lust göttlicher Harmonie auf seiner Seelenharfe spielen könnte. Und dazu ächzte und stöhnte seine Erde diese unsäglich traurigen Klagen. Dazu dröhnten die Glocken bange Ahnungen, und auf dem Brachacker sang der Wind weltfremde Schmerzen in den Takt der wogenden Weizenfelder, damit jede Zuckung ihres Körpers, jede feine, biegsame Bewegungswelle mit der Form seiner Seele eins würde? Er rieb sich die Stirn und konnte es nicht fassen. Dazu lebte alles um ihn herum, dazu bildete und erzog sich seine Seele, um die Form zu schaffen, welche die Unbekannte ausfüllen sollte. Er erhob sich und ging. Ein stiller Triumph ergoss sich in seiner Seele. Er ging stolz mit hoch aufgerichtetem Haupt, ging wie ein Heerführer in dem Gefühl eines unendlichen Machtbewusstseins. Trug er ja doch eine Sonne in seiner Brust, das ganze All, die tiefsten und geheimsten Rätsel des Alls. Er ging still und groß, denn seine Seele hat ihm ihre dunkelste Tiefe geoffenbart, ließ ihm die geheimsten Runen, die in ihre Rinde eingegraben waren, deuten, und er ging her mit dem Schatz der Sonne in seinem Inneren. Ging immer schneller den steilen Pfad hinauf, aber er ging leicht, als wäre er durch eine fremde Kraft getragen, bis er endlich eine Anhöhe erklomm. Er sah in die Tiefe, dort unten in dem Tal zu seinen Füßen, dies wogende Meer von Dächern, das in einem feinen Lichtdunst gebadet schien. Das war seine Stadt. Und in der Ferne hinter der Stadt ein Gebirgszug in gebogenen Linien, im Zickzack in verbogenen Kurven, ein wirres Mäanderschema von Hügeln, die sich nahmen, Anhöhen, je aufschreckenden Felszacken, schäumenden Wogen vergleichbar, die aus der Tiefe des Horizontes hochspritzten, schäumten, sich übereinander hochtürmten, und alle Anhöhen waren mit Kastanienwäldern bewachsen. Grüne Kastanienberge mit einer Schneedecke von weißer Blütenpracht. Hei, wie flackerte das weiße Totenkerzenlicht der Blüten auf dem grünen Damast, der von dem Himmel sich bis in die Stadt hinunter zu gießen schien. Und plötzlich breitete sich sein Herz in einem nie gekannten Machtgefühl. Er wuchs in den Himmel, er streckte seine Arme aus. Ein wildes Geschrei mühte sich in ihm hoch, um dem Weltall die Sonne zu zeigen, die er in seinem Herzen trug. Er fühlte, dass er Licht ausstrahlte. Er ging wie von einer Lichtwoge umbraust, fühlte, dass er über das Sein erhoben seine Himmelfahrt feiere. Und wieder fiel er zusammen. Sein Sinn schlug um. Nach Hause. Es wurde spät. Die Laternen hat man ausgelöscht, und er ging in dem dämmerigen Halbdunkel der breit geästeten Kastanienallee wie in einem traumwirren Schlaf. Er ging und wusste kaum, dass er geht. Eine wütende Sehnsucht zerfurchte tief seine Seele. Es kochte und brodelte in seinem Hirn. Und doch trug er sie in sich. Die Sonne, das Weltall, dies alles barg sein Herz. Wonach sehnte er sich noch? Er lächelte still vor sich hin. Ihr Gesicht so seltsam hell und durchsichtig, ihre Augen so groß und erschrocken, ihre Gestalt so schlank und biegsam wie junges Schilf im Frühlingswind. Das Fieber zehrte an ihm, kam nach Hause und warf sich auf das Bett. Die Nacht erstarrte in der Luft. Die Nacht versteinerte. Kein Lichtstrahl könnte sich durch das schwere, granitene Nachtgewölbe durchstehlen, das mit einem massigen, schwarzen Regenbogen über der Erde lagerte. In der dunklen Nacht schrien verzweiflungsvoll große Blumen nach der Sonne, verkrampften sich in qualvollem Leiden, richteten sich wieder auf, schossen jäh empor, wie in den Konvulsionen der Starrsucht, warfen sich zur Erde in Choreakrämpfen, bogen sich spiralförmig wie in den Delirien der Besessenheit, und ganze Felder weißer Narzissen starrten in sinnloser Verzweiflung mit blutigen Augen vor sich hin. Weiße Narzissen mit Augen, die brachen und mit Blut übergingen, mit Blut, das auf den Stängeln langsam niedertroff, in großen, schweren Tropfen. Und über dieser weißen Öde, gesprenkelt von den roten Flecken blutiger Tränen, ragten hoch empor zwei stolze, schlanke Stängel. Zwei weiße Sterne tanzten in der Luft, reckten sich höher und höher, zerrissen mit trunkener Hoffnungslust das Dickicht des Dunkels, legten die Köpfchen leise aneinander und ihre Augen verflochten sich in dem Schweigen heiliger Ahnungen. Er sah lange die einsamen Blumen, lächelte leise und ging weiter. Er arbeitete sich mühsam durch ein Dickicht von ungeheuerlichsten Blumen, die jegliches Gift, jegliche Fäulnis der Erde in sich aufzusaugen schienen. Er irrte zwischen nassen Sumpfgestrüpp und riesengroßen Nachtschattenbäumen, die in violetter Trauer prangten, ging an ungeheuren Tollkirschenhecken, überreich an schwerer, wie gebeiztes Ebenholz glänzenden Traubenlast, Pilzenkrautgebüschen, die mit ihren schmutzigen, aschfarbenen Blüten mitternächtlichen Graus schrien. Blasser Schierlingwald vertrat ihm den Weg. An den Gräben schreckten ihn die vom grauen Star überzogenen Augen des Stechapfels. Die hohen Stauden des Tollkrauts schlugen ihm ins Gesicht. Es blendete ihn der Hahnenfuß, der in der roten Glut des Almfeuers brannte. Und tiefer arbeitete er sich hinein in dies schauerliche Giftreich, bis er plötzlich in tiefstem Schreck stehen blieb. Von allen Seiten verengerte sich der Raum, von weiter Ferne schien er heranzurasen, machte immer mehr den Platz um ihn enger und schmäler, umringte ihn mit einer Mauer, und er sah sich plötzlich in einem geheimen Saal, von der Art eines Tempels von Eleusis, wo seltsame Mysterien gefeiert wurden, oder einem Geheimraum des Isis-Heiligtums, wo die Priesterin ihren Hymen dem gottgeweihten Bock opferte, oder einer von der Göttin Kali bewohnten unterirdischen Grotte, wo die Tux den Opfern von giftigen Schlangen das Augenlicht aussaugen lassen. Vielleicht war er in einer verfallenen Katakombe, wo der Satan mit der Bifurka seines Phallus seine Geliebte in unmenschlicher Brunst verbluten ließ, oder einer Krypta, einer mittelalterlichen Kapelle, wo gottschänderische Priester auf dem nackten Leib der Schlossherrin die schwarze Messe feierten. Erstaunt und schreckerfüllt sah er sich um. Von der Wölbung hing eine Lampe herunter, dicht besetzt von Rubinen, menstruierenden Eiern vergleichbar, faustgroßen Diamanten von dem blassen Licht eines Ödems, kostbaren Steinen, die wie Sarkomeklumpen an der Lampe hafteten, Onyxe, Beryllen, Chrysoliten. Und durch das giftige Wasser des kranken Edelgesteins ergoss sich eine Flut von lichtverreckender Rubinsonnen, durchglüht von dem grünen Irrlicht-Golfstrom der Smaragde. Und in dem grausigen Zauber des Lichtes, das einst vielleicht die fieberkranke Erde bei ihrem Werden in die sinnlose Zeugungsbrunst peitschte, da sie noch kochte und überschäumte von Feuer und Esse, erblickte er längs um die Mauer ein seltsames Ornament, das das Gesims bildete. Ein und dasselbe weibliche Gesicht mit einem immer neuen Ausdruck, immer neuer Trauer, Verzweiflung, Leidenschaft, Gier, Verlangen. Das war ja ihr Gesicht und das unendliche Lied ihrer Seele, dachte er erstaunt. Er sah sie rein und unschuldig wie ein Kind mit den Augen einer weißen Tuberose. Still wie der Abglanz blasser Sterne im dunklen Strom. Weich wie das Echo einer Hirtenflöte in der Frühlingsnacht, durchsättigt von dem berauschenden Fliederduft. Dann wieder traurig und gramvoll, wie die Blüte einer schwarzen Rose in der erstickenden Julihitze. Nur ab und zu entreißt sich aus der Seele ein wilder Schrei, wie der geborstene Klang eines übermächtigen Akkordes, der die sonnenverbrannten Graswogen der Steppe durchfurcht. Dann wieder jäh und verlangend, wie die Blüte des Monds, die in der Wollust der Hingabe erstirbt, als ob sich durch das traumschwere, lustheiße Weh von neuem eine Schlange gieriger, heißer Töne, die Lustqual und Gier atmeten, hindurchschlänge. Einmal sah er ihre Augen schwimmend in dem Nebel des Rausches, dann wieder frech und ausgelassen, als wären sie umfangen von dem Gift des indischen Hanfes. In einem Gesicht sah er ihren Mund wie die geöffnete Blüte einer mystischen Rose, dann wieder aufgequollen in dem Schrei eines geöffneten Orchideenkelches. Stolz und unzugänglich wie die Blüte einer Aglaophotis und verächtlich wie Löwenmaul. Eine endlose Reihe von Köpfen, eines und desselben Kopfes, in allen Ausdrücken, in ewig neuem Wechsel und Veränderung. Eine unendliche Skala von Trauer, von dem ersten Erzittern der Sehnsucht bis hinab in den tiefen Strudel irrsinniger Verzweiflung. Das ganze, endlose Liebeslied, von dem ersten Aufzucken des Herzens, der die Adern mit Blut überströmt, durch alle Liebesglut, durch alles unwissende, gierige Verlangen, bis hinab in die Hölle von Brunst, die nie gesättigt, durch nichts gestillt werden kann. Der ganze Sturm des irrsinnigen Liebeserotismus, von dem ersten Aufkeimen des Lustgedankens, der einer giftigen Spinne gleich das Hirn umstrickt, bis in jenes düstere, gellschreiende, qualächzende Chaos hinab, wo die Seele sich selbst verliert, zerbirst und in Scherben auseinanderspringt. Und plötzlich, alle diese Köpfe begannen sich von der Wand loszulösen und wurden lebendig. Sie fingen an, sich zu formen und Gestalt annehmen. Arme, wollüstige, wollustgespannte, trunkene, schreiende Arme streckten sich ihm entgegen. Nackte Weibergestalten drangen aus den Wänden heraus, stiegen zu ihm herab, warfen sich auf ihn, umwälzten ihn mit der Flut gierigen, abgrundstiefe, lustversprechenden Leibern. Ein höllisches Lachen, Weinen, Ächzen, Kreischen tobte in dem Saal, brach sich an den tausend Ecken und Kanten des seltsamen Saals. Keuchende Arme schlangen sich um ihn, warfen ihn auf und nieder. Er erstickte in der wahnsinnigen Fleischeshysterie, in dem tollwütigen Orgiasmus einer entfesselten Höllenbrunst. Rings um ihn eine grausige Orgie von verflochtenen Gliedern, die sich voneinander nicht losreißen konnten, in den schreienden Spasmen einer grässlichen Kopulation. Die entsetzlichsten Bilder der widernatürlichen Unzucht rollten sich von seinen Augen. Es raste der wahnsinnige Sabbat von Blut und Sperma. Und in einem Nu verschwand alles. Er sah sie aufs Kreuz gespannt, in der ganzen Pracht ihrer Nacktheit. Um ihre Arme wandten sich goldene Schlangen. Ihre Knöchel waren umwunden von goldenen Schlangen und um ihre Hüften ein breiter, goldener Gürtel, den auf dem Nabel eine Spange schloss. Eine kostbare Lotusblume funkelt vom seltensten Edelgestein. Sie sah ihn an mit halbgeschlossenen Augen. Hinter den langen Augenwimpern krochen hervor lüsterne Schlangen lockenden, schmeichelnden Flüsterns. Sie wiegte sich wollüstig auf dem Kreuz. Ihr Schoß zuckte, ihre Brüste streckten sich ihm entgegen. Heiß und saugend klang ihre Stimme. Erinnerst du dich, wie mein Vater mich nackt, voll Scham und Angst vor deinen Thron geschleppt hat? Denkst du noch, als du auf dem Thron zitternd lustschreien saßest und nach mir deine Arme strecktest? Ich war rein wie eine Lotusblume, da sie den Gott gebar. Du hast die heilige Lampe meiner Seele zerschlagen. Du hast ausgegossen die Glut, die in meinen Adern gefesselt war. Meine Seele hast du mit dem Gift des Verlangens und wilder Lustträume zerfressen, um mich dann kreuzigen zu lassen. Ihre Stimme gellte auf in keuchender Leidenschaft. Erinnerst du dich, als deine Eunuchen goldene Nägel in die weißen Lilienblüten meiner Arme trieben? Blut spritzt in heißen Strahlen, und ich habe dich gehöhnt. Ich spie Flüche und Verwünschungen in dein Gesicht. Ich biss deine Seele mit dem Gift meiner Rache. Komm, komm, du armer Sklave des Blutes, dass du in die Raserei des Irrsinns gepeitscht hast, in meine Umarmung, die du nie gekostet hast. Komm in die Hölle und die Unzucht, die du in mir entfesselt hast. Du hast mich gekreuzigt und wälzest dich im Staub vor mir. Kriech doch näher heran, näher noch. Leck doch meine Füße, dass sie sich krampfen in der Fieberglut deiner Lippen. Oh, noch kräftiger, inbrünstiger noch. Er kroch an sie heran, und ein grässlicher Schrei. O Astaroth, Astaroth, Mutter der Hölle und der Unzucht! Aber im selben Nu umgoss seine Stirn der Atem, ein unendlich reiner, heiliger und keucher Atem von stillen Lilienhänden. Er hatte Angst, seine Augen aufzumachen. Er fürchtete, es sei wieder ein Traum, diesmal ein heiliger Traum des Ewigen. Spurlos verschwand der höllische Spuk und Graus, er fühlte, wie ihre Hand über seine Stirne strich, wie sie ab und zu mit stillen, keuschen Lippen ihm die Augen schloss und die Seite ihrer Haare mit kosender Gnade über seine Arme sich ergoss. Er fühlte ihre Hand in der seinen, er sah zwei Sterne ihrer Augen, die nie gekannte Seligkeit in sein Herz hineinleuchteten. Ja, das ist sie, sie, die Todesstille, die Keusche, die Heilige, die ist es, die ihm einst den Blumenstrauß geschenkt hat. Ende von Abschnitt 4.